Alle, die nicht gerne Instant-Brühe trinken, sollen aufstehen. Alle, die nicht schon in Hirn nach Deo-Spray stinken, sollen aufstehen. Alle, die noch wissen, was Liebe ist, und alle, die noch wissen, was Hass ist, und was wir kriegen sollen, nicht das ist, was wir wollen, sollen aufstehen. Alle, die nicht schweigen, auch nicht, wenn sich Knüppel zeigen, sollen aufstehen. Die zu ihrer Freiheit auch die Freiheit ihres Nachbarn brauchen, sollen aufstehen. Alle, für die nehmen schön wie geben ist und Geld verdienen nicht das ganze Leben ist, die von ihrer Schwäche sprechen und sich kein dabei abbrechen, sollen aufstehen. Es gibt so viele, die wie du auf bessere Zeiten warten, wo keiner sich mehr Angst um morgen macht. Aber unser Morgenrot kommt nicht nach einer durchgeschlafenen Nacht. Wir träumen von einer Revolution hier, doch wer will schon, dass dabei Blut fließt, wenn du dich da ganz mitbringst. Mag sein, dass es gelingt, dich ganz und deinen Traum mitbringst. Mag sein, dass es gelingt. Alle, die gegen Atomkraftwerke sind, sollen aufstehen. Die Angst vor Plastikwaffen haben in der Hand von einem Kind, sollen aufstehen. Alle, die ihr Unbehagen immer nur im Magen tragen, nicht wagen, was zu sagen, nur von ihrer Lage klagen, sollen aufstehen. Es gibt so viele, die wie du auf bessere Zeiten warten, wo keiner sich mehr Angst um morgen macht. Aber unser Morgenrot kommt nicht nach einer durchgeschlafenen Nacht. Wir träumen von einer Revolution hier, doch wer will schon, dass dabei Blut fließt, wenn du dich da ganz mitbringst. Mag sein, dass es gelingt, dich ganz und deinen Traum mitbringst. Mag sein, dass es gelingt. Schauen, sollen aufstehen. Alle Lohnempfänger, die den Bund nicht länger enger schnallen, sollen aufstehen. Alle Schwulen, die nicht um Toiletten buhlen, sollen aufstehen. Alle Alten, die sich nicht für ihre Falten schämen, sollen aufstehen. Alle Menschen, die ein besseres Leben wünschen, sollen aufstehen. Alle Menschen, die ein besseres Leben wünschen, sollen aufstehen. Alle Menschen, die ein besseres Leben wünschen, sollen aufstehen. Guten Aufstand. Alle